Erster, ich sagte, hört zu, ihr Führer Jakobs und ihr Herrscher Israels. Ist es nicht eure Aufgabe, das Recht zu kennen? Zweiter, aber sie lehnen das Gute ab und bevorzugen das Böse, sie ziehen den Menschen die Haut ab und reißen ihnen das Fleisch von den Knochen. Dritter, sie essen das Fleisch meines Volkes, ziehen ihnen die Haut ab und zerbrechen ihre Knochen, indem sie sie zerlegen wie Fleisch in einem Topf oder Kessel. Vierter, dann werden sie zu Jahwe rufen, aber er wird sie nicht hören und sich zu dieser Zeit vor ihnen verbergen, weil sie schlimme Taten begangen haben. Fünfter, so spricht Jahwe über die Propheten, die mein Volk irregeführt haben, wenn sie etwas zu essen bekommen, rufen sie Frieden, aber dem, der ihnen nichts gibt, erklären sie den Krieg. Sechster, darum wird es für euch Nacht ohne Visionen und Dunkelheit geben, so dass ihr nicht mehr wahrsagen könnt, die Sonne wird für die Propheten untergehen, und der Tag wird dunkel für sie werden. Siebter, dann werden sich die Seher schämen, und die Wahrsager werden sich blamieren, sie alle werden ihren Bart verhüllen, denn es wird keine Antwort von Gott geben. Achter, ich aber bin erfüllt mit Kraft, nämlich mit dem Geist Jahwes, mit Gerechtigkeit und Stärke, um Jakob seine Untreue und Israel seine Sünde zu verkünden. Neunter, hört doch zu, ihr Führer des Hauses Jakob und ihr Herrscher des Hauses Israel, die ihr das Recht hasst und alles Richtige falsch macht. Zehnter, die ihr Zion mit Blut vergießen und Jerusalem mit Ungerechtigkeit baut. Elfter, ihre Führer sprechen Recht für Geschenke, ihre Priester geben Anweisungen für Lohn und ihre Propheten sagen die Zukunft für Geld voraus. Dabei verlassen sie sich auf Jahwe und denken, Jahwe ist doch bei uns, uns kann kein Unglück geschehen. Zwölfter, darum wird wegen euch Zion zu einem Feld umgepflügt, Jerusalem wird ein Trümmerhaufen, und der Tempelberg wird zu einem bewaldeten Hügel werden.